Immer hat es dich getragen, von Ort zu Ort gefahren, über Autobahnen und Landstraßen, ein Dach über dem Kopf, am Lenkrad deine Fingerabdrücke. Ein Geruch von Abenteuer mischt sich mit dem Gegenwind vergangener Sommertage. Erinnerungen in Nebelscheinwerfern, Musik als Begleitung, in den Ritzen der Sitze Erdnussreste der letzten Fahrt. Doch da umarmt schon bald wieder der Panda die Frau Meisendraht.